Nun stehe ich draußen, bin frei, glücklich, dankbar, aber denke auch an die Konfirmation, die in Brauchitschdorf in einer Stunde beginnen soll. Ein weiter Weg bis dahin. Doch der Engel, der mich aus dem Keller befreit hat, führt mich jetzt zu einem polnischen Bauern, der beim Mittagsmahl sitzt. Dem trage ich meine Sorge vor. Er spannt sofort seine kleinen Pferdchen an und fährt mich mit großer Geschwindigkeit zur Konfirmation. Da taucht der stumpfe Turm der Brauchitschdorfer Kirche auf. Daneben die riesigen Bäume, unter denen der Kirchenliederdichter Benjamin Schmolk seine Jugend erlebte. Eltern und Kinder warten schon lange auf mich und ahnen nicht, was geschehen ist. Der Pole nimmt zum Schluss kein Geld an. Er küsst meine Hand und bittet, ihn in mein Gebet einzuschließen. Wir ziehen mit den Konfirmanden in die Kirche ein. Erstes Lied natürlich, du meine Seele singe, wohl auf und singe schön, wo es dann in einer Strophe heißt, und die da sind gefangen, die reißt er aus der Qual. Und dann erzähle ich der Gemeinde, eben komme ich aus dem Gefängniskeller. Ein Engel hat mich zu euch gebracht. Engel gibt es wirklich. Es sind unsichtbare Lichtmächte, die uns führen, bewahren und helfen. Sie öffnen auch Gefängnistüren. Dazu benutzen sie freilich manchmal auch Chopin oder Bach oder einen Kommandanten. Die Kinder und Gemeindeglieder haben diese Stunde bis heute nicht vergessen.